Verrückter Westen. Den Testpersonen aus dem traditionellen Indien ist wichtiger, dass Männer das Sagen haben, als dass Frauen vor Gewalt geschützt sind. Hierarchie und Reinheit sind dort bei Themen wie Sex, Essen, Kleidung und Geschlechterrollen elementar. Offenbar kommen zu den im Westen favorisierten moralischen Prinzipien Fürsorge, Fairness und Freiheit in anderen Regionen der Welt weitere hinzu, die diese Prinzipien übertrumpfen können. Schwedder und viele seiner jüngeren Kollegen ziehen daraus den Schluss, dass die westliche Vorstellung von Moral nicht die ganze Bandbreite an moralischen Neigungen widerspiegelt, weil hier im Vordergrund steht, Schaden am Individuum zu vermeiden. Eine aktuelle Entwicklung deutet in dieselbe Richtung. Seit einigen Jahren erschüttert eine große Replizierungskrise die Psychologie. In letzter Zeit haben Forscherteams einige klassische Versuche, die inzwischen in Standardlehrbüchern stehen, wiederholt und keine brauchbaren Ergebnisse geliefert. Schon gar nicht, wenn sie sie in nicht-westlichen Kulturen durchgeführt haben. Die Kritik lautet, bisher waren die Versuchspersonen weird, was sonderbar oder verrückt bedeutet, und als Akronym aus Western, Educated, Industrialized, Rich, Democratic für gebildete Menschen aus industrialisierten, reichen Demokratien des Westens steht. Die typischen Versuchspersonen sind nämlich Studenten der Psychologie an amerikanischen Elite-Universitäten. Diese durch aufwendige Selektion gebildete Kleinstgruppe gibt aber andere Antworten als die Menschen im Rest der Welt, wie die Versuche in Indien belegen. Als Alternative zur westlichen Alltagsmoral hat Schwedder einen Ansatz entwickelt, der Moral weiterfasst und die weltweit verbreiteten Vorstellungen einfangen soll. Sein Modell lässt vieles in neuem Licht erscheinen, denn es enthält nicht einen, sondern drei Bereiche: Autonomie, Gemeinschaft und Heiligkeit. Unter die Ethik der Autonomie fallen die drei progressiven Fs, also Fürsorge, Fairness und Freiheit. Dazu kommt aber noch die Ethik der Gemeinschaft, in der es um Loyalität zu einer Gruppe, um Respekt und Ehre oder um Hierarchien wie das Patriarchat geht. Und schließlich die Ethik der Heiligkeit, in der sich alles um Reinheit und Religion dreht, also darum, dass man die Götter zu ehren hat und heilige Schriften oder Symbole nicht beschmutzen darf.